Kinder sind wirklich schnell. Als Erwachsene seid ihr viel langsamer als Kinder. Ihr seid bei weitem nicht so flüssig in euren Bewusstseinszuständen. Leuten, die mit Kindern arbeiten, bieten wir als wichtigste Technik das Ankern an. Damit kannst du das, woran du arbeiten möchtest, stabilisieren und das Kind so weit verlangsamen, dass du mit den Dingen umgehen kannst. Denn Kinder sind wirklich schnell. Frau, warum eine Dissoziation in zwei Schritten? Man muss nicht in zwei Schritten dissoziieren. Es ist einfach eine Garantie, eine Vorsichtsmaßnahme, dass sie nicht wieder in die alten Gefühle abkippt. Hätten wir sie nur in einem Schritt dissoziiert und sie wäre gekippt, dann wäre sie voll in die alte Erfahrung zurückgefallen und es wäre sehr schwer gewesen, sie dort wieder herauszubekommen. Macht man es in zwei Schritten und sie kippt dann, so fällt sie zurück auf die erste Stufe und von dort ist es leichter, wieder zurückzukommen. Anhand der Veränderungen in der Haltung, der Hautfärbung, der Atmung etc. kann man sagen, ob sie sich gerade oben befindet oder nach hier unten zurückgekommen ist. Wenn ich das weiß und sehe, sie fällt von 2 nach 1 zurück, so kann ich hier den Druck verstärken. Oder ich kann sagen, jetzt lass sie dort hinten die alten Gefühle fühlen. Du schaust von hier oben zu. Das sind alles Möglichkeiten, sicherzustellen, dass sie nicht einfach die unangenehmen Gefühle wiedererlebt. Frau, du hast zu Tammy gesagt, sie soll die Gefühle nehmen und dann ein Bild finden von sich selbst in einem jüngeren Alter. Was ist, wenn sie kein Bild finden kann? Das ist eine Aussage über den Therapeuten, nicht über die Klientin. Es sollte als Kommentar darüber genommen werden, was der Therapeut tut, als ein Hinweis für ihn, sein Verhalten zu verändern und anders vorzugehen. Lass mich deine Frage so beantworten. Ich glaube nicht, dass Tammy wirklich genau diese Erfahrung gemacht hat, durch die sie sich hat gehen sehen. Vielleicht hat sie, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Es ist auch nicht von Bedeutung. Einmal besuchte uns ein sehr bekannter Therapeut und gerade zu dem Zeitpunkt wurde uns als Notfall eine suizidale Frau überwiesen. Der Psychiater hatte aufgegeben und gesagt, hier, könnt ihr bitte diese Frau übernehmen? Meine Wahlmöglichkeiten sind erschöpft. Da sich nun gerade dieser berühmte Therapeut bei uns aufhielt, dachten wir, das wäre eine unerwartete Gelegenheit, einige der Anwendungsmöglichkeiten der Hypnose zu demonstrieren, die Erikson uns gelehrt hatte. Denn für diesen Therapeuten war Hypnose, zumindest an diesem Punkt seiner Entwicklung, ein unanständiges Wort. Er hielt sie für manipulativ. Wir sagten ihm, in bestimmter Hinsicht ist die Eriksonsche Hypnose viel weniger manipulativ als jede Einsichtstherapie, als jede Therapie des Bewusstseins, der wir jemals begegnet sind. Lass es uns an dieser Frau demonstrieren. Also fingen wir an, mit ihr zu arbeiten. Unser therapeutischer Besuch saß beobachtend und zuhörend dabei. Nach ungefähr 10 Minuten hatte er eine Offenbarung, es war nicht zu übersehen. Ich fragte ihn, möchtest du, dass wir etwas Bestimmtes tun? Ich hatte vorher noch keine Gelegenheit, diesen Therapeuten live arbeiten zu sehen. Er übernahm und fing ungefähr so an. Blut, Treppe, Kindheit, jüngerer Bruder, die Mutter weint, Schreie. Er entwickelte eine unglaubliche Fantasie, die er dieser Frau dann tatsächlich verkaufte. Zuerst sagte die Frau noch, du lieber Himmel, an sowas kann ich mich doch überhaupt nicht erinnern. Doch schließlich, genau das ist es, ich muss es getan haben. Genau wie in der Familienrekonstruktion, falls ihr schon einmal durch eine solche mit Virginia Satir hindurchgegangen seid. Plötzlich stellte diese Frau alle die entsprechenden internalen Zusammenhänge her und unser Therapeut baute seine ganze Therapie um diese vergangene Erfahrung herum auf. Die Frau veränderte sich dramatisch, ihr Verhalten veränderte sich dramatisch und es blieb auch verändert. Sie war weiterhin unsere Klientin. Nun, als sie nach 2 Wochen wiederkam, konnten wir nicht widerstehen. Wir induzierten eine somnambulistische Trance und richteten einen Anker für Amnesie ein, so dass wir alles, was wir in dieser Situation taten, wieder löschen konnten. Denn sie machte gute Fortschritte und das wollten wir nicht gefährden. Wir wollten nur herausfinden, was passiert war. Also fragten wir ihr Unbewusstes, ob dieses Ereignis, das der Therapeut während der Sitzung beschrieben hat, oder irgendein annähernd ähnliches tatsächlich stattgefunden habe. Die Antwort war unzweideutig nein. Wie dem auch sei, das ist nichts anderes als das, was eben hier passiert ist. Wenn die Erfahrung, die Tami hervorgebracht hat, über alle Elemente der Originalerfahrung, was auch immer es war, oder der Klasse von Erfahrungen verfügt, dann dient sie als ein Metapher, die genauso effektiv ist wie eine tatsächliche, wahrheitsgetreue historische Repräsentation. Und nach dem, was ich mit meinen Sinnen wahrgenommen habe, kann ich garantieren, dass sie effektiv war. Frau, was ich immer noch nicht verstehe, was macht ihr, wenn die Klientin sich festgefahren hat, weil sie die Erwartungshaltung hat, ein Bild von dem Vorfall aus der Kindheit zu bekommen? Und nun sitzt sie da in dem Prozess und bekommt einfach kein Bild. Okay, das ist der gleiche Entscheidungspunkt wie das kongruente Ich weiß es nicht, über den wir schon gesprochen haben. Bitte Sie zu raten, etwas zu erfinden, zu lügen, zu fantasieren, ganz egal. Eigentlich ist die Altersregression ein leicht zu bewerkstelligendes Phänomen. Wir sagten, geh zurück in der Zeit. Sie hatte nur eine sehr vage, bewusste Vorstellung davon, was wir damit meinten. Aber sie sprach sehr schnell darauf an. Mann, was hast du genau in ihrem Gesicht gesehen? Die gleiche Reaktion, die sie am Anfang zeigte, als ich sie nach den Gefühlen fragte, die mit der Phobie verbunden waren. Ich beobachtete sie, während sie altersregredierte, bis ich ein ganz intensives Beispiel dieser Reaktion sah. Auf ihrer Wange war ein gelber Fleck und um die Augen herum war sie blass und an der Seite ihres Gesichts. Sie machte mit ihren Unterkiefern eine Art Knirschgeräusch. Die Feuchtigkeit auf ihrer Haut nahm zu, besonders am Nasenansatz. Als diese Veränderungen intensiver wurden, sagte ich, »Jetzt sieh dir ein Bild an, das Bild dort. Wenn ihr Leuten sagt, sie sollen zurückgehen durch die Zeit und sie runzeln die Stirn, so ist das auch ein Hinweis. Dann könntet ihr etwas tricksen und sagen, gut, geh vorwärts durch die Zeit. Geh durch die Zeit und mach einen Sprung zurück in der Zeit. Umgeh die Zeit. Was ihr wollt, es spielt überhaupt keine Rolle. Welche Worte ihr nehmt, ist völlig bedeutungslos, solange ihr die Reaktion bekommt, die ihr wollt. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, sich das klarzumachen. Jeder, der eine Phobie hat, kennt die Gefühle einer Phobie. Er hat ein Fragment, also kann er durch Überlappen zu der ganzen Erfahrung kommen. Wie findet ihr eure Autoschlüssel, wenn ihr einkaufen fahren wollt und ihr nicht wisst, wo sie sind? Frau, ich fange an, meine Taschen zu durchfühlen. Mann, ich gehe durch das Haus und gucke. Mann, ich suche in meinem Gedächtnis, indem ich innerlich noch einmal zurückgehe und zu visualisieren versuche, wo sie sind. Frau, ich schüttel meine Tasche, um sie zu hören. Okay. Und wenn alles nichts nützt, könnt ihr zurückgehen zur Eingangstür und noch einmal hereinkommen. Nun, wenn ihr euch die Antworten vergegenwärtigt, die wir gerade bekommen haben, erkennt ihr, dass sie die drei Hauptrepräsentationssysteme einschließen. Habt ihr erst einmal irgendein Fragment einer Erfahrung, so könnt ihr sie ganz haben, durch Überlappen. Sie hatte die Gefühle hier. Waren sie erst einmal geankert, stabilisierten sie ihren Bewusstseinszustand. Alles, zu dem sie Zugang hatte, als sie die Augen schloss und in ihre persönliche Geschichte zurückging, hatte diese Art von Gefühl als etwas Gemeinsames. Dadurch war sichergestellt, dass, was auch immer sie sich für Bilder aussuchte, es in die Kategorie von Erfahrungen fallen würde, die als phobisch bezeichnet wird. Das gleiche Prinzip habe ich angewandt, um ihr zu helfen, eine vollständige, fokussierte visuelle Vorstellung zu erzeugen, ein vollständiges Bild von sich selbst in einem jüngeren Alter. Zuerst hatte sie nur ein Bild von sich selbst, ohne den Kontext. Ich fragte sie, welche Farbe die Schuhe haben, die sie trägt. Diese Frage schließt die Vorannahme ein, dass sie ihre Füße sehen kann und auch ihre Schuhe und außerdem, dass sie Farben sehen kann. Sie akzeptiert die Vorannahme, denn sie antwortete schwarz. Da sie die Schuhe sehen kann, ist es naheliegend, eigentlich logisch, dass sie auch sieht, was unter den Schuhen ist, den Boden, auf dem sie steht. Und danach habe ich sie gefragt. Wenn sie den Boden hat, so gibt es einen Übergang zu den Wänden oder zu den Bäumen oder was sonst den Rest des Bildes ausgemacht hat. Mit dieser sehr leicht anzuwendenden Überlappungs- und Intersektionstechnik kann ich ihr helfen, das Bild freizulegen, indem ich Teile dieses Bildes konstruiere. Nach und nach, immer ein kleines Stück zur Zeit. Mann, was ist der Unterschied zwischen dieser Technik und der systematischen Desensibilisierung? Ungefähr 6 Monate. Das ist der größte Unterschied und ein sehr teurer Unterschied. Nach meinem Verständnis ist es ganz einfach eine Konditionierung. Wir haben eine Reihe neuer Gefühle, nämlich Kompetenz und Stärke mit auditiven und visuellen Stimuli verknüpft. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Unterschied. Wir nehmen eine Reihe spezifischer Gefühle, um sie zu assoziieren, anstatt zu versuchen, sie wegzuwischen, die da sind. Die Leute, die ich bei der Desensibilisierung beobachtet habe, haben in der Regel versucht, bestimmte Verhaltensweisen zu eliminieren, anstatt sie durch positive Reaktionen zu ersetzen. Das sind genau die Leute, die auf die Frage, wie fühlst du dich, mit nicht schlecht antworten. Wir behaupten, dass jede Verhaltensweise eine positive Funktion hat. Sie ist die beste Wahlmöglichkeit, die einer Person im jeweiligen Kontext zur Verfügung steht. Es ist besser für Tammy in Bezug auf brückenphobisch zu sein, als überhaupt kein Programm zu haben. Wenn ihr eine systematische Desensibilisierung macht und das negative Verhaltensmuster nicht durch irgendein positives ersetzt, so dauert es sehr lange. Denn die Person wird kämpfen. Nur so kann sie sich schützen. Es dauert 6 Monate, denn sie muss per Zufall etwas anderes an seine Stelle setzen. Mann, es gibt doch einen Ersatz, nämlich die Entspannung. Manchmal geht es damit. Aber nicht für jeden ist die Entspannung die Ressource, die er in einer phobischen Situation braucht. Wenn du über eine Brücke fährst, möchtest du nicht, dass du auf einmal ganz entspannt bist. Wenn jemand es mit einer Situation zu tun hat, mit der er fertig werden muss, und du bringst ihm bei, loszulassen und sich zu entspannen, dann kann es sein, dass er nicht mit ihr fertig wird. Vielleicht gibt es reale, tatsächlich vorhandene Gefahren in dieser Situation, sodass eins von beiden passieren wird. Entweder stellt sich das Symptom wieder ein, weil es die Person schützt, oder sie erleidet eine Verletzung. Wir hatten einen sehr starken Anker für Zuversicht und ihre Ressourcen als erwachsene Frau. Den benutzen wir und nicht Entspannung. Tammy war sehr wachsam und auf dem Sprung während dieses ganzen Prozesses. Die Desensibilisierung war ein sehr wichtiger Schritt in der Behandlung von Phobien. Ich glaube, dass sie nur etwas neu ausgestaltet werden muss. Anstatt Entspannung zu benutzen und dann mit allem Möglichen zu assoziieren, versucht andere Dinge neben Entspannung zu assoziieren. Es sind sehr viel wirkungsvollere Ressourcen in den Menschen vorhanden. Bei dem, was wir euch bis jetzt angeboten haben und euch während dieses Seminars noch anbieten werden, oder in einem Seminar für Fortgeschrittene, gibt es nichts, was nicht schon irgendwo in eurem Verhalten vorhanden wäre. Unsere Aufgabe als Modellbauer bestand darin, herauszufinden, welche Elemente wesentlich sind und welche unnötig. In jeder Therapie wird dissoziiert. In jeder Therapie gibt es ähnliche Techniken des Sortierens, wie wir sie hier anwenden. Ob nun Stühle verwendet werden, mit Knieankern gearbeitet wird oder Worte benutzt werden. In jeder Therapie ist es nützlich, überhaupt eine Möglichkeit zu haben, diese Dinge zu tun, irgendeine Möglichkeit zu sortieren und dissoziieren und zu integrieren. Welche Beziehungen man dafür benutzt, ist völlig bedeutungslos, genau wie die meisten Psychotheologen bedeutungslos sind. Es gibt wirklich so gut wie keinen Unterschied zwischen dem, was wir tun, und dem, was die Gestaltleute machen, wenn sie mit den Klienten in die Vergangenheit gehen. Die Thealer lassen ihren Klienten durch einen Prozess gehen, den sie Neuentscheidung nennen. Diese Prozesse sind alle sehr, sehr ähnlich. Wir haben sie genau angesehen und herauszufinden versucht, welches die wesentlichen Elemente sind und was überflüssig und unnötig ist. Dann begradigten wir sie und versuchten, etwas zu finden, was systematisch funktioniert. Ich bin der Meinung, die Desensibilisierung ist ganz in Ordnung, nur dass sie manchmal nicht funktioniert. Und das deshalb, weil eine Menge Extras vorhanden sind und wesentliche Dinge manchmal fehlen. Manche Leute, die mit der Desensibilisierung arbeiten, fügen unbewusst auch die notwendigen Ressourcen hinzu. Aber wenn sie diese Methode anderen beibringen, bringen sie ihnen das nicht bei, denn es ist nicht in ihrem Bewusstsein repräsentiert. Unsere Aufgabe als Modellbauer ist es, solche Dinge auszusortieren. Eine andere Sache ist, dass ich nicht weiß, auf welche Form der Desensibilisierung du dich genau beziehst. Einige benutzen Messinstrumente und Apparaturen. Ich selbst bin jedoch ein sehr viel feinerer Feedback-Mechanismus als jede Anordnung von Feedback-Geräten. Ich benutze einen wirklich verfeinerten Sinnesapparat und internale Prozesse, um bestimmte Teile der Reaktion, die ich erhalte, zu verstärken oder abzuschwächen. Dass ein Lernen mit nur einem Versuch, One-Try-Learning, bei dieser Art der Arbeit, die wir hier mit Hilfe der Ankertechnik gezeigt haben, überhaupt möglich ist, liegt unter anderem daran. Mann, was ist, wenn ein Klient unfähig ist, visuelle Vorstellungen zu entwickeln? Das Visualisieren ist kein wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses, denn er kann in formal gleicher Weise auch auditiv und kinästhetisch durchlaufen werden. Die Struktur dieser Technik erfordert keine Visualisierung. Weil es eine Demonstration war, wollten wir alle Systeme benutzen. Es ist aber nicht erforderlich, alle Systeme einzubeziehen. Man könnte auch zuerst etwas Zeit darauf verwenden, dem Klienten mit der Technik der Überlappung das Visualisieren beizubringen. Frau, ist dieser Prozess auch möglich, ohne zu berühren? Sicher. Du kannst einen tonalen oder einen visuellen Anker benutzen, du kannst ohne Berührungen auskommen. Trotzdem würde ich euch empfehlen, mit Berührungen zu arbeiten. Die Kinästhetik ist ein unwiderstehliches Ankersystem. Wenn jemand berührt wird, fühlt er es. Gebt ihr jemanden ein visuelles Zeichen, so kann es sein, dass er gerade wegsieht oder seine Augen geschlossen hat. Mann, also könnte der Aussteigeanker eine bestimmte Stimmlage oder eine bestimmte Klangfarbe sein. Ja, tonale Anker haben in dieser Gesellschaft eine tiefgreifende Wirkung. Denn die meisten die Anzahl der Menschen in diesem Land ist nahezu gleich null. Sie übersteigt nur knapp die der In England wird es als sehr wichtig erachtet, zwischen den verschiedenen Schichten zu unterscheiden. Um das zu können, muss man fähig sein, verschiedene Akzente und Tonalitäten. Also haben die Engländer ein sehr scharfes Gehör für Wechsel in der Tonalität. Leute, die Sprachen sprechen, haben meist eine sehr gute Sensibilität für solche tonalen Wechsel. Die meisten Menschen in den Vereinigten Staaten hören letztlich nicht die Sequenz der Worte und die Intonationsmuster dessen, was sie selbst oder andere sagen. Bewusst sind sie sich nur der Bilder und Gefühle und des internalen Dialoges, also ihrer Reaktionen auf das, was sie hören. Nur wenige Menschen sind in der Lage, in der gleichen Intonation zu wiederholen, was man ihnen vorher gesagt hat. Wir hören die Menschen wörtlich. Wir fügen nichts hinzu und nehmen nichts weg von dem, was sie sagen. Das ist eine seltene menschliche Erfahrung und lange Zeit ist uns... Wir dachten, jeder würde... Der eigentliche Ausgangspunkt für unsere Arbeit war, dass wir anfingen, die Worte der Menschen als wörtliche Beschreibung ihrer Erfahrung zu nehmen und nicht einfach als Metapher. Wir fingen an, uns in der Kommunikation in der Weise auf sie zu beziehen, als wären sie buchstäblich so, wie sie sich beschrieben hatten. Und wir fanden heraus, dass das auch der Fall war. Sagt also jemand, wenn ich mir diese Idee näher betrachte, habe ich das Gefühl, dass sie richtig ist. Aber ich sage mir dann, es wird nicht gehen. So ist das eine wörtlich zu nehmende Beschreibung einer internalen Erfahrung. Wir möchten jetzt, dass ihr euch wieder einen Partner sucht. Am besten jemanden, mit dem ihr noch nicht so viel Kontakt hattet. Es ist leichter, mit Fremden auf der Prozessebene zu arbeiten, denn ihre Verhaltensweisen sind weniger leicht ein Anker für irgendein Verhalten von euch. Wir gehen davon aus, dass ihr mit Hilfe der Kommunikationsmuster, über die ihr schon verfügt, alle in der Lage seid, euch gegenseitig zu verändern. Probiert etwas Neues. In dieser Übung geht es hauptsächlich darum, sich neuem Material auszusetzen und damit zu arbeiten, um zu entdecken, wie gut es sich in euren persönlichen Stil als Kommunikator einpasst. Bevor ihr nicht alle eure Sinneskanäle einbezieht, um mit diesem Material zu spielen, habt ihr nicht alles erfasst. Es ganz zu verstehen bedeutet, es in allen Repräsentationssystemen zu erfassen, das Verhalten eingeschlossen. Wir möchten, dass ihr den doppelten visuell-kinästhetischen Dissoziationsprozess übt, den wir hier mit Tammy gemacht haben. Ihr braucht dafür keine ausgewachsene Phobie. Ihr könnt diesen Prozess für jede beliebige, unerwünschte Reaktion verwenden, um euch mit der Struktur vertraut zu machen. Dieser oder der Prozess Veränderung der persönlichen Geschichte funktioniert bei nahezu allen Problemen, die ich kenne. Mit der Technik des Ankerns erreicht ihr fast alles. Wenn ihr damit durch seid, denkt an das Überbrücken, um sicherzustellen, dass die neue Reaktion in dem Kontext ausgelöst wird, in dem sie gebraucht wird. Fangt an. Okay, wie ging's? Welche Fragen habt ihr? Frau, ich merkte, dass ich abgelenkt wurde, denn mein Partner benutzte so viele Worte, die nicht zu meinem inneren Erleben passten. Was du brauchst, ist ein sehr subtiles Manöver. Du sagst, halt die Klappe, oder du trittst deinem Partner ans Schienbein. Ihr könnt alle hieraus lernen, dass es sehr leicht ist, in einer Weise zu sprechen, die sich dem Erleben eures Klienten anpasst. Wie man das macht, ist in unserem Buch Pattern 1 beschrieben. Es beschreibt diejenigen Sprachmuster, die spezifisch klingen, aber letztlich nur Prozessinstruktionen mit Nullinhalt sind. Zum Beispiel, hier ist eine Übung, die ihr alle mitmachen könnt. Macht es euch bequem und schließt die Augen. Nehmt ein paar tiefe Atemzüge und entspannt euch. Irgendwann, innerhalb der letzten 5 Jahre, hat jeder von euch eine sehr wichtige Erfahrung gemacht, in der ihr etwas sehr Wertvolles für euch selbst als Menschen gelernt habt. Möglicherweise habt ihr ein bewusstes Verständnis darüber, möglicherweise auch nicht, zu welcher Episode eurer Lebensgeschichte sie genau gehört. Bleibt einen Moment so sitzen, mit dem Gefühl von angenehmer Sicherheit und Stärke und dem Wissen, dass ihr wirklich hierher gehört, jetzt. Mit diesem angenehmen Gefühl von Stärke erlaubt euch noch einmal zu sehen und zu hören, was euch damals dort hinten passiert ist. Es gibt nämlich noch weitere Dinge aus dieser Erfahrung zu lernen. Ich möchte, dass ihr euch den Genuss gönnt, euch selbst zuzusehen und zuzuhören, wie ihr noch einmal dahin durchgeht, um etwas Neues zu lernen und zu einem neuen Verständnis zu kommen, welches schon angelegt ist in dieser Erfahrung aus einem vergangenen Abschnitt eurer Lebensgeschichte. Wenn ihr etwas gesehen oder gehört habt, von dem ihr glaubt, dass es wertvoll für euch sei, möchte ich, dass ihr euch eine Situation heraussucht, von der ihr wisst, dass sie innerhalb der nächsten Wochen auf euch zukommt. Während ihr wieder mit Gefühlen von Stärke und Wohlbehagen zuseht und zuhört, achtet darauf, wie ihr das eben Gelernte, die neue Art des Verstehens, auf diese Situation anwenden könnt, die in den nächsten Wochen auftauchen wird. Indem ihr das macht, benutzt ihr auf eine elegante Weise eure eigene persönliche Geschichte und übertragt Gelerntes und Verstandenes aus einem Abschnitt eurer persönlichen Geschichte in die Gegenwart, um so eure Wahlmöglichkeiten als kreative Menschen zu vermehren. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Und wenn ihr soweit seid, kommt zurück hier zu uns in diesen Raum. Einige von euch haben vielleicht eine klare Einsicht, ein solides, stimmiges Verhältnis in Bezug auf das, was ihr gerade vollbracht habt. Vielleicht seid ihr auch ganz einfach zufrieden und habt das Gefühl, irgendwas gemacht zu haben, ohne nun im Detail und explizit zu verstehen, was ihr genau ausrichten konntet, indem ihr diese besonders intensive Erfahrung aus eurer Vergangenheit in neuer Weise genutzt habt. Jetzt möchte ich, dass ihr anfangt, langsam zurückzukommen, wenn ihr den Prozess zum Besten eures unbewussten Verständnisses abgeschlossen habt, schön. Wenn ihr noch nicht damit durch seid, so könnt ihr davon ausgehen, dass ihr einen Prozess angekurbelt habt, der bequem außerhalb eures Bewusstseins zu Ende gebracht werden kann, während ihr mit eurer Aufmerksamkeit allmählich hierher in diesen Raum zurückkehrt. Nun, was habe ich letztlich gesagt? Überhaupt nichts habe ich gesagt. Null. Diese Verbalisierungen hatten keinen Inhalt. Tut etwas Wichtiges für euch selbst. Etwas Bestimmtes lernen. Unbewusstes Verständnis aus dieser besonderen Erfahrung eurer Vergangenheit. Keiner von ihnen hat irgendeinen Inhalt. Es sind reine Prozessinstruktionen. Und wenn ihr über die sinnliche Erfahrung verfügt, so könnt ihr sehen, wie der Prozess stattfindet, während ihr sie gebt. Daher ist euer Timing sehr wichtig. Ich möchte euch noch eine ganz andere Erfahrung vermitteln. Schließt die Augen und visualisiert ein Seil. Ein grünes. Wie viele von euch hatten schon ein Seil in einer anderen Farbe? Wenn ich euch Instruktionen gebe, die einen wie auch immer gearteten Inhalt haben, so wie die eben, dann laufe ich sehr, sehr leicht Gefahr, eure internalen Erfahrungen zu zerstören und euch nicht mehr adäquat zu pacen. Eine Fertigkeit, die alle Kommunikatoren brauchen, ist die, Prozessinstruktionen geben zu können. Instruktionen ohne einen irgendwie gearteten Inhalt. In diesem Sinne habe ich vorhin gesagt, dass die Ericksonsche Hypnose von allen Formen der Psychotherapie, denen ich ausgesetzt war, am wenigsten manipulativ sei. Gibt es in der Kommunikation einen Inhalt, so habt ihr keine Möglichkeit, nicht eure eigenen Glaubens- und Wertesysteme per Vorannahme mit einzubringen. Wenn ihr euch jedoch mit euren Klienten auf die Arbeit am Prozess beschränkt, auf inhaltsfreie Verbalisierung, so stellt ihr sicher, dass ihr ihre Integrität respektiert. Macht ihr Geheimtherapie, so habt ihr keine Möglichkeit, mit ihren Glaubens- und Wertsystemen zusammenzustoßen. Denn ihr wisst nicht, welche sie haben. Ihr habt keine Ahnung, was sie jeweils gerade machen, und es gibt auch keine Notwendigkeit, es zu wissen. Frau, warum muss man den negativen Anker integrieren? Man könnte ihn ja einfach ignorieren. Viele Leute suchen Hypnotiseure auf, um sich das Rauchen abzugewöhnen. Der Hypnotiseur hypnotisiert sie und sagt, von diesem Zeitpunkt an werden Zigaretten schrecklich schmecken. Dann weckt er sie auf und schickt sie weg, richtig? Sie rauchen nicht mehr, weil es schrecklich schmeckt. Aber dann laufen sie mit einer ganzen Reihe dissoziierter motorischer Ablaufmuster herum. Bei Alkoholikern ist es das Gleiche. Die anonymen Alkoholiker sagen, einmal ein Alkoholiker, immer ein Alkoholiker. Für mich bedeutet diese Aussage, dass sie in ihrem Vorgehen versäumen, die motorischen Programme zu integrieren, die zu einem späteren Zeitpunkt durch die Gegenwart von Alkohol immer wieder ausgelöst werden können. Also ist nur ein Drink nötig und sie müssen weitermachen. Eine totale Sauftour oder irgendwann später eine Zigarette und wumm ist der Betreffende wieder ein Raucher. Dissoziierte motorische Ablaufmuster können jederzeit ausgelöst werden, es sei denn, ihr integriert sie. Wenn ihr jemanden dissoziiert und sortiert, dann stellt ihr sicher, dass ihr ihn auch wieder zusammensetzt. Lasst solche dissoziierten motorischen Ablaufmuster nicht einfach herumliegen. Das ist eine eurer beruflichen Verpflichtungen. Die Leute haben von sich aus schon genug Dissoziationen, sie brauchen nicht noch welche dazu. Mann, habt ihr schon einmal mit multiplen Persönlichkeiten gearbeitet? Mit multiplen Persönlichkeiten ist es nicht ganz so einfach. Das hängt davon ab, wer die Person als erster so durcheinandergewühlt hat. Um anzufangen, muss man tatsächlich erst einmal das Modell des Therapeuten kennen, der die Person ruiniert hat. Ich habe niemals persönlich eine multiple Persönlichkeit angetroffen, die nicht von einem Therapeuten erzeugt worden wäre. Das bedeutet nicht, dass sie nicht existieren. Ich habe nur noch nie eine getroffen. Ich nehme an, dass es da draußen wohl irgendwo welche gibt. Aber ich kann euch versichern, dass es nicht so viele sind, wie Therapeuten sie fortlaufend erzeugen und mir dann schicken. Vor einigen Jahren fingen wir an, uns für multiple Persönlichkeiten zu interessieren. Wir nahmen Kontakt auf mit einem Mann, der eine riesige Abhandlung darüber geschrieben hat. Er lud uns ein, zu kommen, um eine kennenzulernen. Sie hieß Helen. Sie hatte ungefähr 20 Persönlichkeiten, aber der Deckname für jede war Helen. Und das Faszinierende war, dass jede ihrer multiplen Persönlichkeiten viel interessanter war als sie selbst. Ihr Therapeut hatte ein sehr ausgeklügeltes Modell ihrer Persönlichkeiten. Sie verfügte über einen Organisationsteil, einen Teil, der sehr organisiert war. Sekretärinnentätigkeit versah und solche Sachen. Also sagte ich, gut, holen Sie diesen für mich. Der Therapeut hatte ein großartiges nonverbales, analoges Verhalten. Er stand auf und rief, Joyce, komm hervor, Joyce, und gab ihr einen Klaps auf die Stirn. Peng! Und sie ging durch alle diese Veränderungen. Rums! Es war wie im Kino, wirklich gespenstisch. Dieser Typ betreibt Exorzismus auf dem Hubschrauberlandeplatz eines katholischen Kollegs und wird als respektabler Psychiater angesehen. Von den Leuten, die denken, wir seien verrückt. In bestimmter Hinsicht ist er sehr effektiv, denn er ist sehr ausdrucksvoll. Aber ich denke nicht, dass er die ganze Tragweite der Auswirkungen seines Handelns versteht. Er hat zu jedem Zeitpunkt jeweils zwischen 16 und 22 multiple Persönlichkeiten in Behandlung. und kann nicht verstehen, warum seine Therapeutenkollegen nicht auch diese Epidemie von multiplen Persönlichkeiten bemerken, die er entdeckt hat. Also zeigte sich der Organisationsteil dieser Frau und ich stellte mich vor. Dann sagte ich, die meisten dieser Teile haben eine Amnesie in Bezug auf das, was im Leben dieser Person vor sich geht. Als der Organisationsteil, nehme ich an, behältst du einen guten Überblick über alle. Oh ja, natürlich habe ich den Überblick. Ich sagte, nun, und wie bist du dann dahin gekommen, so viele Persönlichkeiten zu haben? Und sie antwortete mir, es ist so, als gäbe es ein ganzes Bündel von Teilen, in deren Mitte ein runder Holzpflock war. Und dann, als ich Dr. So und So aufsuchte, nahm er den Pflock und zog ihn heraus. Das war beinahe wörtlich, was sie mir sagte, und diese Frau verfügte nicht über eine höhere Bildung.